einen wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Heute Gender Trouble, der Perverse und der Volkszorn. Man könnte die Sendung auch nennen Neues von der verfolgenden Unschuld. Nicht erst die Enthüllungen über Fälle von Pädophilie im grünen Kirchen- und reformpädagogischen Milieu oder die Schlagzeilen im Zuge der sogenannten Edati-Affäre sind um einiges unappetitlicher als ihr Gegenstand. Das gesunde Volksempfinden richtet sich hier und heute nicht mehr an Schwulen oder Juden auf, nicht mehr an Negern oder Kanaken. Aber andere Klischees haben nach wie vor Hochkonjunktur. Dazu 5 Beiträge. Kleine, große Männer. Daniel Cohn-Bendits Erzählungen von Flirts mit Kindern zeigen, dass die Kommunen beim Fortgang der Menschen in die selbstgewählte Unmündigkeit generationspolitische Avantgarde waren. Der erste Beitrag kommt von Magnus Klaue. Und der zweite von Jörn Schulz. Der Frühling der Patriarchen. Die Forderung nach Legalisierung der Pädophilie stand in den Jahren um 1980 im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Kinder- und Jugendrechtsbewegung. Als drittes hören wir von Markus Strölein einen kurzen Kommentar. Strafe muss sein. Und dann einen längeren Beitrag ebenfalls von Magnus Klaue. Spuck den Schnuller aus. Von der kindlichen Sexualität zum infantilen Geschlechtscharakter. Und schließlich den letzten Beitrag von Le Madeleine von 2007 schon. Gender Trouble. Zur aktuellen Verschärfung des Sexualstrafrechts und dem nicht bloß aktuellen Hass auf die Perversen. Wer als Kind und wer als Erwachsener gilt, entscheidet nicht die Natur, sondern die Gesellschaft, die sich in den Überzeugungen darüber, was kindgemäß sei, als zweite Natur verfestigt hat. Im Mittelalter figurierten Menschen, die heute als Kinder betrachtet würden, bekanntlich als kleine Erwachsene. Der seit der bürgerlichen Epoche als Kindheit bezeichnete Lebensabschnitt war der ökonomischen Entwicklung wie der psychosozialen Konstitution der Einzelnen gemäß kaum mehr als eine Vorbereitung auf den Existenzkampf, der möglichst früh beginnen musste. Aber in jenen Zeiten galten auch Frauen kaum als Menschen. Erst das Bürgertum schuf, indem es mit der Kleinfamilie die Kindheit als vergleichsweise autonome Sphäre und mit der bürgerlichen Ehe die Frau als potenziell gleichberechtigten Vertragspartner setzte, die Voraussetzungen dafür, dass nicht nur, wie es die frühe Frauenbewegung forderte, die Weiber, sondern auch die Kinder Menschen werden konnten. Doch die neue Freiheit war nur die halbe und daher die falsche. Wie weibliche Emanzipation auch unter der Bedingung formeller Gleichberechtigung bis heute nur um den Preis des Verzichts auf die ungeteilte Freiheit zu haben ist, so wurde die Kindheit, indem sie als von den Zwängen des Erwerbslebens freigestellte Sphäre geachtet wurde, einem Bann unterworfen. Die grausamen Erziehungsmethoden des Bürgertums, die Kaltschnäuzigkeit, mit der Kindern unter Berufung auf ihre vermeintliche Unschuld nicht nur bürgerliche Rechte abgesprochen wurden, sondern auch eine autonome Sexualität, diskreditieren jeden Versuch, die bürgerliche Kindheit als Realität zu glorifizieren. Dennoch hat sie als reflektierte Erfahrung bei jedem Einzelnen Erinnerungen an Unabgegoltenes, Trauer um Verlorenes und Hoffnungen auf Niedagewesenes hervorgebracht, ohne die kein Fortschritt denkbar gewesen wäre. Was das Glück ist und wovor man sich zu fürchten hat, was abzuschaffen und was zu retten wäre, weiß man aus der Kindheit oder überhaupt nicht. dass man, um erwachsen zu werden, die Erinnerung an sie verraten muss, zeugt unwiderleglich gegen die Welt, die die Kindheit erst ermöglicht hat. Die Bedeutung, die Kinderrechte und Kinderschutz seit den 80er Jahren erlangt haben, spricht nicht dafür, dass die Bürger endlich ihre Ideale beim Wort und die Kinder als Individuen ernst nehmen. Eher ist der Kinderschutz, der sich in der Abwehr von Sigmund Freuds Entdeckung der kindlichen Sexualität mit dem Puritanismus einig ist, Ausdruck der Torschlusspanik angesichts einer Verwischung der Generationengrenze. Gerade weil die Kinder, statt zwischen Familie und Schule zu pendeln, in Kinderläden und sogenannten freien Gruppen einem Flickwerk aus pädagogischen und intimen Zuwendungen ausgesetzt sind, das den Unterschied zwischen Eltern, Freunden und Erziehern nivelliert, während die Erwachsenen, deren Leben eine einzige Fortbildungsmaßnahme ist, aus dem Schülerdasein nie herauskommen. Weil also der Unterschied zwischen Kindheit und Erwachsensein dabei ist, in einer sistierten Unmündigkeit zu verschwinden, wird der Kinderschutz zur Aufgabe der Familienpolitik. Insofern ist es konsequent, dass ausgerechnet die Grünen ein Pädophilie-Problem haben. Daniel Cohn-Bendits Beschreibungen der Flirts mit Kindern aus seiner Zeit als Erzieher in dem 1975 erschienenen Buch »Der große Bazar« und die Texte für die Zeitschrift »Pflasterstrand« bezeugen, dass die Kommunen der 70er Jahre die schlechte Aufhebung der Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre, zwischen Kindern und Erwachsenen, die sich heute über die Individuen hinweg vollzieht, offensiv zu leben suchten. Die linken Männer erscheinen in den Darstellungen von sexuellen Kontakten mit Kindern jedoch weder erwachsen noch kindlich, sondern unfähig, erwachsene sexuelle Beziehungen einzugehen. Letztes Jahr hat mich ein 6-jähriges Genossenmädchen verführt. Es war eines der schönsten und sprachlosesten Erlebnisse, die ich je hatte. Vielleicht war es so schön, weil es so sprachlos war. Ich hielt diese Sprachlosigkeit aber schon wieder nicht aus und konnte mich danach nicht mehr zu ihr verhalten. Diese Passagen verdeutlichen, unabhängig von der Frage, inwieweit sich Tatsachenberichte darin mit eigenen Fantasien vermischen, dass sexuelle Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern in den Kommunen keine kulturrevolutionäre Praxis zwecks Befreiung kindlicher Sexualität waren, sondern Ausdruck einer Krise zuvorderst männlicher, erwachsener Subjektivität, für deren illusionäre Lösung man die Entdeckung der kindlichen Sexualität in Dienst nahm. Dass unter den gegebenen Bedingungen die eigene Sexualität über weite Strecken langweilig, dass hinter den Beziehungen lauernde, unbearbeitete, unbewusste, destruktiv und die Sehnsucht nach sprachlosem Glück anstelle des omnipräsenten Geschwätzes so legitim wie uneinlösbar ist, das wissen alle und mokieren sich über solche Aussagen umso lauter, je weniger sie daran erinnert werden wollen. Der Wunsch, nicht nur von einem Kind, sondern dadurch auch zur Kindheit verführt zu werden, um der Erwachsenenwelt gleichsam durch den Hinterausgang zu entwischen, enthält in sich auch die Sehnsucht nach der Abschaffung von Verhältnissen, die nicht nur die Kinder, sondern alle Menschen in Unmündigkeit halten. Weil sie ihre Fantasien von Kindheit aber mit den empirischen Kindern verwechselten, arbeiteten die Kommunarden statt im Eingedenken an die uneingelösten Versprechen der Kindheit mit der ungeteilten Freiheit aller ernst zu machen, an der Verwandlung der Gesellschaft in einen Kinderladen, in dem die Kinder den Erwachsenen insofern gleichgestellt waren, als das Kollektiv auch ihnen keine Intimsphäre zugestand. die umfassende Dudes- und Kumpelwelt, die heute den Menschen mit Workshops und Netzwerken, Coaching, Mehrgenerationenhäusern und Supervision den letzten Rest an Selbstbestimmung nimmt, ist ihre Erbschaft. Doch während die Kommune sich als Gesellschaftsform totalisiert hat, ist die Sehnsucht nach sprachlosem Glück, die sich an das Bild der kindlichen Sexualität heftet, weil sie sich der Kindheit als Erfahrungsgrund verdankt, so ungestillt wie stets und sprachloser als jemals. Diese Sprachlosigkeit zu besiegeln, indem man seine eigene Vergangenheit aufarbeitet und Lernfähigkeit beweist, das wird den selbstbewusst regredierten Exkommunaden problemlos gelingen. Man könnte es sich in der Debatte um die Linke und die Pädophilie einfach machen und sich ein Beispiel an den schärfsten Kritikern der Grünen und Daniel Cohn-Bendits nehmen, die sich stets über die Political Correctness beklagen und nicht auf den Papst als Vorsitzenden einer pädophilen AG zu bezeichnen. Immerhin hat der nunmehr grüne Politiker einst als Linksradikaler wirklich ein Tabu gebrochen. Die Sexualität eines Kindes ist etwas Fantastisches. Das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Und überhaupt, vielleicht gab es da einige schwarze Schafe, aber das sind doch alles alte Geschichten, die von der Medienmeute aufgeblasen werden, um einer erfolgreichen Partei zu schaden. Derartige Abwehrreflexe sind jedoch weder sinnvoll noch notwendig. Es kann allerdings nicht schaden, sich daran zu erinnern, dass sämtliche Fortschritte in der Sexualgesetzgebung von linken Bewegungen, SPD und Grünen, gegen den erbitterten Widerstand von Konservativen und Reaktionären durchgesetzt wurden. Dass Menschen nicht zum Sex gezwungen werden dürfen, war noch vor 20 Jahren keine Selbstverständlichkeit. 1966 urteilte der Bundesgerichtshof, dass die Ehefrau zum Geschlechtsverkehr verpflichtet sei. Überdies wurde es ihr verboten, dabei Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen. Erst 1997 wurde die Vergewaltigung in der Ehe zur Straftat. Die Unzucht mit Abhängigen, also die Vergewaltigung von Kindern und Jugendlichen, gehört hingegen zu den schmutzigen Geheimnissen der Mehrheitsgesellschaft. Dass so etwas nicht eben selten vorkam, war auch damals, in den Jahren um 1980, allgemein bekannt. Offen redete man darüber jedoch nicht. Der Tabubruch der Linken bestand zunächst darin, über ein Thema zu sprechen, das die Mehrheitsgesellschaft noch 3 Jahrzehnte lang bis zu den Enthüllungen über Missbrauch in katholischen Institutionen erfolgreich verdrängen sollte. Die damalige Debatte in der Linken kann ohne diesen gesellschaftlichen Kontext nicht verstanden werden. Einerseits waren infolge der 68er-Bewegung viele Autoritätsverhältnisse aufgebrochen. Eine rebellische Haltung zeigten nicht nur Jugendliche, die sich der Linken zugehörig fühlten. Wenn ein Meister seinen Lehrling schlug, was in den 60er Jahren noch als völlig normal galt, musste er nun mit Gegenwehr rechnen. Doch auf das Recht auf gewaltfreie Erziehung mussten Kinder und Jugendliche noch bis zum Jahr 2000 warten. Auch die Heim- und Psychiatriereform hatte gerade erst begonnen. Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Elternhaus und in staatlichen Einrichtungen war auch ein Thema für die Linke. Und radikale Gruppen wollten sich nicht mit der Forderung nach besserem Schutz zufrieden geben. 1974 war das Volljährigkeitsalter von 21 auf 18 Jahre herabgesetzt worden. Doch was gab Eltern und Staat überhaupt das Recht, minderjährigen Menschenrechte wie das auf freie Bestimmung des Aufenthaltsortes vorzuenthalten? Sollten Kinder und Jugendliche nicht von jeder elterlichen und staatlichen Bevormundung befreit werden? Und welche Berechtigung hatte das damals noch nach Hetero- und Homosexualität gestaffelte Schutzalter für sexuelle Beziehungen? In Anlehnung an Wilhelm Reich machten viele Linke die Triebunterdrückung für die Herausbildung des autoritären Charakters verantwortlich. Somit lag es nahe, die Befreiung des Sexuallebens von allen Normen zu fordern und auch entsprechend zu handeln. Wir dachten, wenn wir das Wort Ficken nur oft genug schreiben, dann werden die gesellschaftlichen Fundamente schon einstürzen, berichtet etwa Henrik M. Broder über seine Arbeit bei den St. Pauli-Nachrichten, die wie in den 70er Jahren das Magazin Das Da Pornografie und linke Inhalte vereinten. Der Bruch mit der repressiven Sexualmoral des christlichen Obrigkeitsstaats, aber auch der traditionellen Arbeiterbewegung, die oft asketisch-puritanische Ideale propagierte, war zweifellos notwendig. Hier hatten auch Wilhelm Reichs Theorien ihre Bedeutung, dessen einflussreichstes Werk »Massenpsychologie des Faschismus« sich vornehmlich mit der Konzeption einer linken »Sexualökonomie« befasst. Ungeachtet der notwendigen Kritik an vielen Thesen Reichs, muss diesem kommunistischen Theoretiker zugute gehalten werden, dass er nicht empfahl, einfach mehr zu ficken. Vielmehr forderte er die Schaffung einer straffen internationalen sexualökonomischen Organisation, die gründlichst geschulte Leiter einsetzen müsse. Doch wie andere linke Theoretiker diente auch Reich oft nur als Stichwortgeber, der persönlichen Bedürfnissen und Ansichten Autorität verlieh. Schnell wurde klar, dass viele linke Männer unter sexueller Befreiung die Verfügbarkeit aller von ihnen Begehrten verstanden. So unterschied sich die linke Pornografie nicht von ihrem bürgerlichen Vorbild. Abgebildet wurden nackte Frauen in Kopulationsbereitschaft signalisierenden Posen. In Das Da waren es oft auch sogenannte Lolitas, sehr junge oder sehr jung aussehende Mädchen. Gegen diese praktizierte Sexualökonomie wendete sich eine seit 1968 erstarkende Frauenbewegung, die darauf verwies, dass patriarchale Verhältnisse weiter bestanden, auch in linken Gruppen. Somit könne es auch keinen einvernehmlichen Sex mit Kindern geben. Alarmierend ist, dass bei dieser Debatte ganz einfach geleugnet wird, dass es sich hier um eine Herrschaftsbeziehung handelt, nämlich um die zwischen einem Erwachsenen und einem Kind, sagte Alice Schwarzer 1980. Die Erwachsenen reden immer nur von ihren sexuellen Gefühlen. Was bei den Kindern los ist, steht in Wahrheit nicht zur Debatte. Wann aber haben Jugendliche das Recht, ihre Sexualpartner frei zu wählen? In der damaligen wie heutigen Debatte wird Pädophilie meist als Sammelbegriff für Sex mit Minderjährigen verwendet. Doch ist es sinnvoll, die Ephebophilie und Parthenophilie, die Liebe zu Jungen und Mädchen im Teenageralter, davon abzugrenzen. Auch hier handelt es sich um Machtbeziehungen, etwa wenn ältere Männer aus gewalttätigen Elternhäusern oder Heimen entflohene Jugendliche aufnehmen. Doch dürfte es kaum einen 16-Jährigen geben, der sich für zu unreif hält, um selbst seinen Sexualpartner zu wählen. So stand die Pädophilie-Debatte lange im Zeichen der Jugendrechtsbewegung. Die Indianerkommune schrieb in einem 1984 verteilten Flugblatt: Wir wissen, dass gerade die entzogene, durch unsere Erzieher kastrierte Kinder und Homosexualität ein Hauptgrund ist für die krebsartig sich ausbreitende Konsumwelt, Verseuchung und Kriegsgefahr. Kein Mensch macht Kriege, der seine Sexualität in der Kindheit erleben durfte. Auch Faschismus und Neofaschismus können nicht aufgehalten werden, solange die Kinder-, Jugend- und Homosexualität in unseren innersten Gefängnissen, Ängsten und Vorurteilen eingesperrt ist. 1976 gegründete, wegen ihres provozierenden Auftretens bei diversen Veranstaltungen vom Katholikentag bis zu autonomen Internationalismuskongressen bekannte Indianerkommune, hatten einige Jahre lang erheblichen Einfluss auf linksradikale Gruppen. Verwunderlich ist das nicht. Freiheit von elterlicher Bevormundung, Abschaffung der Schulpflicht, selbstbestimmtes Leben ohne Lohnarbeit und dazu noch die Aussicht auf viel Sex. Für 16-Jährige ist das ein reizvolles Programm. Aus der Erlanger Psychiatrie kam ein Junge zu uns. Als er nach 2 Jahren Klapse mal seine Akte zu Gesicht bekam, erfuhr er, dass seine Schizophrenie damit begründet wurde, dass er Punk sei, berichtete die Indianerkommune 1986. Überprüfbar sind solche Berichte zwar nicht, doch wurde die Indianerkommune als Selbsthilfegruppe für Ausreißer ernst genommen. Allerdings scheint es zumindest einen erwachsenen Indianer gegeben zu haben, der die Lage der Jugendlichen ausnutzte. Gruppen von Pädophilen, die damals eine Legalisierung ihrer Sexualpraktiken forderten, bedienten sich ähnlicher Argumente wie die Indianerkommune. Die Vorstellung, gesellschaftliche Hierarchien könnten in einem kämpfenden Kollektiv umstandslos aufgelöst werden, dürfte weitgehend überwunden worden sein. Mit dem naiv-romantischen Anarchismus der Kinder- und Jugendbefreiungsbewegung gerieten allerdings auch die Probleme in Vergessenheit, die ihn hervorgebracht hatten. Die Zurichtung des Humankapitals erfolgt nun auf anderen Wegen. Statt Schlägen gibt es Ritalin. Ob ein Alter für Medikationsmündigkeit festgesetzt werden muss und Jugendliche ohne Mitspracherecht in schulischen Angelegenheiten bleiben sollten, das wären Fragen, für die sich auch Linke interessieren könnten. Die Linke hat Pädophilie, Ephebophilie und Parthenophilie nicht erfunden, sondern nur als erste gesellschaftliche Kraft öffentlich diskutiert. Anders als im Trial-and-Error-Verfahren kann der richtige Weg zum gesellschaftlichen Fortschritt leider nicht ermittelt werden. Die dabei angerichteten Schäden durch einen Vergleich mit der bürgerlichen Normalität zu relativieren, wäre ein zynisches Verfahren. Bizarr ist dennoch, dass Cohn-Bendit und die Grünen vor allem von Männern attackiert werden, die ansonsten eher selten mit Patriarchatskritik auffallen. Denn zu danken wäre vor allem feministischen Kritikerinnen und Kritikern wie Alice Schwarzer und Günther Arment, die klarstellten, dass ideologisierte patriarchalische Wünsche mit sexueller Befreiung nichts zu tun haben. Während die Grünen die damalige Debatte in ihren Reihen von Wissenschaftlern untersuchen lassen, könnte man sich in der CDU-CSU ja mal Gedanken darüber machen, warum so viele Konservative es noch Mitte der 90er Jahre unproblematisch fanden, wenn ein Mann seine Ehefrau vergewaltigt. Man möchte diesen Satz nicht unbedingt vor einer Menschenmenge sagen. Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs von Kindern zur Herstellung und Verbreitung pornografischer Schriften wird in der öffentlichen Debatte falsch bewertet. Wahrscheinlich käme man nur bis zu diesem Punkt, ehe wutschnaubende Kontrahenten den Vorwurf der Verharmlosung oder der Sympathie für die Täter vorbringen würden. Doch das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs von Kindern zur Herstellung und Verbreitung pornografischer Schriften wird übertrieben, was im Verhältnis mit dem gesamten Ausmaß des Kindesmissbrauchs offensichtlich wird. Ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik genügt. Im Jahr 2012 erfasste die Polizei insgesamt 12.623 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch. In 149 Fällen wurden die Taten verübt, um pornografisches Material herzustellen. Eine Quote von 99 zu 1. der öffentlichen Debatte wird dieses Verhältnis ebenso wenig erwähnt wie im Zuge der Gesetzgebung, wo die Abwägung von Zweck, Mitteln und Prioritäten eine Rolle spielen sollte. Davon zeugt der Gesetzentwurf des Bundesjustizministers Heiko Maas, SPD, zum Kampf gegen Kinderpornografie. Es sollen nicht mehr nur Darstellungen sexueller Handlungen, sondern auch solche Darstellungen verboten sein, die Wiedergabe von ganz oder teilweise unbekleideten Kindern in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung zum Gegenstand haben. Da bleiben Fragen. Gibt es eine natürlich geschlechtsbetonte Körperhaltung? Müssen Museen Gemälde abhängen, auf denen Künstler nackte Kinder in aufreizenden Posen dargestellt haben? Die Edati-Lücke wäre mit dem Passus jedenfalls geschlossen. Findet die Polizei nichts strafrechtlich Relevantes, wird eben die Grenze der Strafbarkeit ausgedehnt. Zudem soll bestraft werden, wer unbefugt eine bloßstellende Bildaufnahme von einer anderen Person herstellt oder verbreitet. Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens könnten sich von einer kritischen Bildberichterstattung zukünftig also bloßgestellt fühlen und Schritte gegen Bildjournalisten einleiten. Der Nutzen für Kinder bleibt hingegen fraglich. Tatsächlich zeigen sich in dem in nur 2 Monaten angefertigten Machwerk des Justizministers punitive Affekte, wie der Kriminologe Sebastian Scherer im Gespräch mit dem Legal Tribune Online feststellte. Ein Verfolgungs- und Strafbedürfnis schlägt sich nieder, das auch während der Edati-Affäre laut zu vernehmen war. Welche verdrängten psychischen Verhältnisse die Beteiligten dabei antreiben, bleibt Spekulation. Welche gesellschaftlichen Verhältnisse verdrängt werden, ist aber offensichtlich. Sexueller Kindesmissbrauch geschieht überwiegend nicht in den dunklen Kammern zwielichtiger Internetklitschen, sondern, auch das bestätigt jede Kriminalstatistik, in der Familie und im Bekanntenkreis. Das passt nicht ins Bild von der Familie als Keimzelle der Gesellschaft oder als solidarisches Miteinander der Generationen, wie CDU bzw. SPD tönen. Deshalb bleiben solche Familienangelegenheiten lieber unerwähnt. Dafür ist der Furor über die bösen Männer im Internet umso größer. Minderjährige, die ihre Sexualität als ebenso lockend wie bedrohlich, als der eigenen noch kindlich geprägten Erfahrung ebenso vertraut wie fremd entdecken wollen, statt pünktlich zum Beginn der Volljährigkeit, von ihrem mit Christina Aguilera oder Justin Bieber tapezierten Jugendzimmer ins protestantisch desinfizierte Partnerschaftsbett zu wechseln, solche Minderjährigen leben gefährlich. Sie sind nicht nur den Erziehungsratschlägen der Verwandten, die sich für sie eine verantwortungsvolle Bindung wünschen, und dem Spott vermeintlich reiferer Schulkameraden ausgesetzt, die den Sexus längst, gleich ihren stumpfsinnigen Eltern, als rohe Routine und Objekt nicht von heiligem Ernst, sondern von albernen Zoten ansehen. Ihnen droht auch, vom Bundeskriminalamt als Straftäter registriert zu werden. Diese Erfahrung jedenfalls machte 2011 in Thüringen ein seinerzeit 14-jähriger Junge, der am Hals eines 13-jährigen Mädchens einen Knutschfleck hinterlassen hatte. Deren Eltern zeigten ihn, nachdem sie die Spur des Übergriffs auf ihr Fleisch und Blut entdeckt hatten, wegen Kindesmissbrauchs an. Das Arnstädter Jugendgericht befand den Jungen im selben Jahr für schuldig, tatsächlich einen Knutschfleck deutlich sichtbaren Ausmaßes verursacht und das Mädchen außerdem am bekleideten Geschlechtsteil berührt zu haben. Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern wurde er zu 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Vier Monate später verlangte das Erfurter Amtsgericht von ihm eine DNA-Probe, damit er in die Gendatei rückfallgefährdeter Straftäter des BKA aufgenommen werden könne. Dagegen wurde Rechtsmittel eingelegt. 2012 erließ das Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung, wonach von dem Jungen bis auf Weiteres keine solche Probe verlangt werden darf, da dies eine irreparable Stigmatisierung nach sich ziehen könne. Eine Straftat begangen hat der Junge trotzdem. Dem Strafgesetzbuch zufolge gilt hierzulande jeder sexuelle Kontakt eines über 14-Jährigen, also Strafmündigen, mit einem Kind unter 14 Jahren als strafbar, unabhängig davon, ob das Kind sich zuvor mit der sexuellen Handlung einverstanden erklärt hat. Erwachsenen drohen für dieses Delikt bis zu 10 Jahre Gefängnis. Bei der Definition des Straftatbestandes ist die engagierte Öffentlichkeit noch großzügiger als die Justiz, wie der im Sommer 2012 skandalisierte Fall der Hertha-Lolita zeigt, einer damals 16-Jährigen, die in der Titelgeschichte der Berliner Boulevardzeitung BZ im August 2013 behauptet hatte, in ihrem Kinderzimmer einvernehmlichen Sex mit verschiedenen Spielern des Vereins gehabt zu haben. Diese hätten sie zuvor bei einer Autogrammstunde angesprochen und ihr ihre Handynummern gegeben. Inzwischen hat sie ihre Angaben widerrufen, erklärt, sie sei in Wahrheit noch Jungfrau und sich selbst angezeigt, weil sie auf der Einverständniserklärung zur Veröffentlichung des Berichts in der BZ die Unterschrift ihrer Eltern gefälscht habe. Die BZ will den Fall deshalb nun vor Gericht bringen. Die öffentliche und private Meinung hatte ihr Urteil aber viel früher gefällt. Die Hertha-Spieler galten ihr schon unmittelbar nach Veröffentlichung der Skandalgeschichte als, wenn nicht juristisch, so doch moralisch verurteilungswürdige Sexmonster. Und das Mädchen, eben weil es nicht einfach ein Kind, sondern eine Lolita ist, als wahlweise abgefeimt oder verwahrlost. Sollten die Ereignisse nur der Einbildungskraft der 16-Jährigen entsprungen sein, dürfte das an dem moralischen Urteil der Zivilgesellschaft wenig ändern, der schlimme Gedanken stets als ähnlich verachtenswert gelten wie schlimme Taten. Welche Triebregungen, Ängste, Vorurteile und Sehnsüchte die junge Frau bewogen haben mögen, sich über sexuelle Begegnungen mit Sportlern auszulassen, die, wie es in ihrem Enthüllungsbericht heißt, einfühlsam und verheiratet seien und trotzdem beim Sex mit ihr kein schlechtes Gewissen gehabt hätten, dafür interessiert sich niemand. Was erwachsene Männer, ob nun im Falle des Sportclubs Hertha etwas vorgefallen ist oder nicht, an Schülerinnen aufreizend finden und ob angesichts der überwältigenden Dummheit und Ödnis der realen Erwachsenenwelt ein solches Begehren nicht zumindest nachvollziehbar ist, diese Fragen wurden damals wie heute nicht gestellt. Die engagierten Bürger hatten seinerzeit nämlich gerade wieder einmal die Verantwortung für ihren offenbar a priori hilflosen, geistlosen und geschlechtslosen Nachwuchs entdeckt, demgegenüber im Grunde jeder sexuelle Impuls von vornherein irgendwie missbräuchlich und gewaltförmig sei. Nicht nur hatte die Aufdeckung unterschiedlich gelagerter Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, in reformpädagogischen Einrichtungen, in Schulen und Heimen seit 2010 zur Wiederbelebung der in den frühen 90er Jahren verfolgungseifrig geführten Diskussion über das angeblich massenhafte Vorkommen von Kindesmissbrauch in Deutschland geführt. Überdies war, nicht zuletzt begründet mit der omnipräsenten Gefahr von Kinderpornografie im Internet, bereits in den Jahren zuvor das deutsche Sexualstrafrecht verschärft worden. Die Altersgrenze, bis zu der Minderjährige als potenzielle Opfer von Pornografie und Missbrauchsdelikten namhaft gemacht werden können, wurde seit den 90er Jahren heraufgesetzt, was in bemerkenswertem Kontrast zu dem Befund diverser Jugendstudien der vergangenen Jahrzehnte steht, dass Jugendliche ihre ersten sexuellen Erfahrungen hierzulande im Durchschnitt immer früher machen, womit freilich über die Art der Verarbeitung und Reflexion dieser Erfahrungen noch nichts gesagt ist. Ein Blick in die verschiedenen Fassungen des Strafgesetzbuches zeigt, dass die Tilgung des moralischen Jargons, der die Sexualstrafgesetzgebung bis in die 60er Jahre prägte, keineswegs die Liberalisierung des Strafrechts auf diesem Gebiet spiegelt, sondern eher über dessen fortbestehende, teils sogar stärkere Rigidität hinwegtäuscht. Die vorherrschende Sexualmoral wird nicht, wie in früheren Fassungen des Gesetzestextes, rhetorisch mitgeschleift, während sie juristisch de facto liberalisiert wird, sondern sie wird, zumindest in Hinsicht auf kindliche und jugendliche Sexualität, bar explizit moralischer Wertung durch die bloße Form der Gesetzgebung womöglich strenger als früher exekutiert. Das im Strafgesetzbuch von 1958 kodifizierte Sexualstrafrecht, das noch den Begriff Blutschande und den die Grenze zwischen Missbrauch, Vergewaltigung und gesellschaftlich inopportuner Sexualität absichtsvoll verwischenden Terminus Unzucht, auch solche zwischen Männern, kennt, bestimmt den Straftatbestand der Verführung in § 182 so: Wer ein unbescholtenes Mädchen, welches das 16. Lebensjahr nicht vollendet hat, zum Beischlafe verführt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft. Fast 30 Jahre später, in der Fassung von 1985, fällt im selben Paragraphen das anachronistisch anmutende Attribut unbescholten weg. Das bescholtene, irgendwie verruchte oder frühreife Mädchen gleichen Alters unfreiwillig sogar moralisch zu entlasten scheint. Statt der Freiheitsstrafe ist nun auch eine Geldstrafe möglich. Und für Täter unter 21 Jahren wird ausdrücklich die Möglichkeit festgehalten, von einer Bestrafung abzusehen. In der Fassung von 1998 bestimmt der gleiche Paragraph den Straftatbestand nicht mehr als Verführung, sondern als sexuellen Missbrauch von Jugendlichen und präzisiert ihn wie folgt: Eine Person über 18 Jahre, die eine Person unter 16 Jahren dadurch missbraucht, dass sie erstens unter Ausnutzung einer Zwangslage oder gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt, oder zweitens diese unter Ausnutzung einer Zwangslage dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Ausdrücklich wird die Ausnutzung der fehlenden Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung als ein Bestrafungsgrund angeführt. Die aktuelle Fassung des Strafgesetzbuches, die besagten Passus ebenfalls enthält, kennt überdies in § 184c den neuen Straftatbestand Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornografischer Schriften, der die Bestimmungen zur Kinderpornografie ergänzt. Gegenüber der moralisierenden Rede von der Verführung zum Beischlafe scheint die Bestimmung sexueller Missbrauch von Jugendlichen zunächst Trennschärfe und Neutralität zu besitzen. Stellt man jedoch in Rechnung, dass von Erpressung und Nötigung über die Instrumentalisierung gesellschaftlicher Hierarchien und ökonomischer Abhängigkeit bis zum bloßen Vorhandensein eines großen Altersunterschieds alles Mögliche als Ausnutzung einer Zwangslage interpretiert werden kann und dass unabhängig von der Zustimmung des minderjährigen Opfers gegebenenfalls ein Strafantrag durch einen Erziehungsberechtigten zur Strafverfolgung ausreicht, handelt es sich weniger um eine Konkretisierung des in der Tat problematischen Begriffs der Verführung als um eine Aufweichung des Missbrauchsbegriffs. Ebenso zweifelhaft ist die Rede von der Ausnutzung der fehlenden Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung mit Blick auf Jugendliche unter 16 Jahren. Dass Sexualität und sogenannte Selbstbestimmung immer, auch bei Erwachsenen, in einem widersprüchlichen, von den Individuen stets aufs Neue zu reflektierenden und zu bearbeitenden Verhältnis zueinander stehen, mag juristisch nicht von großem Belang sein. Die Bindung des Kriteriums der sexuellen Selbstbestimmung an eine vermeintlich objektiv gültige Altersgrenze ist dennoch fragwürdig. Schließlich wird mittels der Ergänzung der Bestimmungen zur Kinderpornografie durch solche zur Jugendpornografie die Grenze zwischen Kindern und Jugendlichen im Namen eines Jugendschutzes verwischt, der in Wahrheit die Jugendlichen verkindlicht und tendenziell alle Pornografie wieder in die Nähe einer Straftat rückt. Juridische und moralische Aspekte bleiben also auch hier miteinander verfilzt, wenngleich das im Gesetzestext sprachlich nicht mehr unmittelbar deutlich wird. Objektiv geahndet wird durch diese Gesetzgebung weniger die Verletzung der körperlichen und geistigen Unversehrtheit des gegen Gewalt seitens Erwachsener tatsächlich schutzbedürftigen Kindes, als jeder Hinweis auf die offenbar hochgradig angstbesetzte, durch juristische Definitionen nicht aus der Welt zu schaffende Uneindeutigkeit der Grenze zwischen Kind und Erwachsenem. Nichts anderes als der Übergang zwischen beidem wird in seiner gesellschaftlich akzeptierten Form als Jugend bezeichnet. Die Erinnerung daran also, dass im Kind, das noch nicht Erwachsener ist, der Erwachsene, der es einmal werden wird, schon angelegt ist. Wie umgekehrt in jedem erwachsenen Menschen das Kind, das er war, glücklich und unglücklich, als Quelle von Leid wie von Lust, aufgehoben bleibt. Pikanterweise ist diese Erinnerung im älteren Begriff der Verführung stärker präsent als im Begriff des Missbrauchs. Bezeichnet Verführung doch phänomenologisch sehr genau und wohl deshalb juristisch wenig klärend, nicht etwa Gewalt und Zwang, sondern Formen der Überredung, Illusion und Koketterie, des Spiels, der bewusst falschen oder unhaltbaren Versprechung, in denen sich Momente von Fremd- und Selbstbestimmung notwendig vermischen. Verführungen in diesem Sinne sind Verlockungen, die den fließenden und prekären Übergang von der kindlichen zur erwachsenen Sexualität, von der nie nur hilflosen Ohnmacht des Kindes zur fragilen erwachsenen Selbstbestimmung ermöglichen, welche ihrerseits unter den gegebenen Bedingungen dem Bann der Ohnmacht nie ganz entkommt. Jemanden als verführbar zu beschreiben, heißt, ihm oder ihr die Fähigkeit zum Opfer wie zum Tätersein zuzugestehen. Und die Ambivalenz des Sexus, wenn nicht juristisch, so doch moralisch, zumindest in Rechnung zu stellen. Jemanden ausschließlich als potenzielles Opfer von Missbrauch zu beschreiben, heißt, die Ambivalenz zu leugnen und ihm nicht nur die Fähigkeit abzusprechen, sich selbstbestimmt zwecks der Steigerung der eigenen Lust zum Gegenstand einer fremden Lust zu machen, eine Fähigkeit, ohne die sexuelles Glück nicht möglich ist, sondern die Fähigkeit auch des Minderjährigen zu bestreiten, nicht zum Opfer, sondern zum Beförderer des eigenen wie fremden Begehrens zu werden. Wenn das Wort vom Kinderschutz überhaupt einen positiven Sinn hat, dann den, die in jedem Kind angelegte Fähigkeit zum sinnlichen Glück zu retten und zur Erkenntnis ihrer selbst zu bringen, statt sie schon im Beginn ihrer Genese zu ersticken, auf das aus der noch vor ihrer Entfaltung gehemmten und in der Folge infantil fixierten kindlichen Sexualität der gesellschaftskonform regredierte, nur dem Namen nach erwachsene Charakter werde. Die Rhetorik des Missbrauchs, die nicht nur das gegenwärtige Sexualstrafrecht, sondern stärker noch die heutige alltägliche Sexualmoral bestimmt, vermag selbst noch den freiwilligen Akt der Hingabe an einen anderen Menschen, bei dem das Selbst sich notwendigerweise nicht brav und berechenbar bestimmt, sondern im anderen vergisst, als gewaltförmig zu inkriminieren. Verführung dagegen schließt ihrem genuinen Sinn nach zwar nicht Fremdbestimmung, aber Zwang aus. In ihr wird die Hingabe an den anderen nicht erlitten, sondern genossen. Und sie kennt, anders als die protestantische Ethik durchgegenderter Antisexisten, keine rigiden Kodizes, die nur alle befolgen müssten, damit die Sexualität endlich so reibungslos abläuft wie der ordnungsamtlich geregelte Straßenverkehr. An die Stelle solcher Kodizes treten bei der Verführung, wie bei Höflichkeit, Koketterie, Ironie oder verwandten zivilisierten Formen freundlichen oder erotischen Ausdrucks, Spielregeln, die im Dienst der Sache statt der Ethik stehen und ihren eigenen Erfolg ebenso wenig garantieren, wie sie die Zukunft berechenbar machen. In der Perhoszierung von Verführung, so bigott sie ihrerseits ist, klingt wenigstens noch das angstvolle Bewusstsein um die Macht des zwanglos bezwingenden Spiels nach, ohne dass jede erotische Spannung versiegen und jedes sexuelle Glück verkümmern würde. In der Ethik der Missbrauchsverhinderung wird dieser Zauber, wo er nicht ohnehin erstorben ist, von vornherein und ohne Ansehen der Sache als Ideologisierung von Gewalt verurteilt. Erst angesichts dieses Wandels der Sexualmoral von der Verführungs- hin zur Missbrauchsverhinderung wird die Diskussion über die pädophile Vergangenheit der Partei Die Grünen verständlich. Dass die Aufarbeitung der pädophilen Frühgeschichte der Grünen nicht vom Bemühen, das historisch Verdrängte zu verstehen, sondern von einem ganz und gar zeitgenössischen Wahn bestimmt ist, zeigt schon allein die Tatsache, wie wenig Neues selbst böse gesonnenen Kommentatoren über die Partei zu enthüllen vermochten. Aus den Studien des Göttinger Politologen Franz Walter zur Apologie der Pädophilie in der Grünen Partei pickten sich bürgerliche Qualitätspresse und christdemokratische Politiker, wenig später auch die linksliberale Öffentlichkeit sowie die Taz, die sich wieder einmal zum Zentralorgan grüner Selbstkritik aufschwang, zunächst die vermeintlich skandalösen Äußerungen Daniel Cohn-Bendits aus seiner Autobiografie »Der große Bazar« sowie von ihm redaktionell verantwortete Passagen aus dem »Pflasterstrand« heraus, um die einstige Verharmlosung von Pädophilie durch die Grünen zu belegen. Hierbei handelte es sich ausnahmslos um der Öffentlichkeit längst zugängliche, bereits zu ihrer Entstehungszeit im grünen Milieu diskutierte und von politischen Gegnern immer mal wieder zu denunziatorischen Zwecken ins Feld geführte Dokumente. Auch die medial skandalisierten Informationen über pädophile Praktiken in der 1972 in Heidelberg gegründeten Indianerkommune, die damals die Aufhebung sämtlicher Gesetze des Jugendschutzes forderte, stammten aus bekannten Quellen. Infolge der Monate währenden Debatte wurden dann wie üblich allerlei prominenten Verfehlungen nachgewiesen. Jürgen Trittin hatte 1981 ein kommunales Wahlprogramm der Alternativen Liste in Göttingen unterzeichnet, in das eine vermutlich von der homosexuellen Aktion Göttingen beigesteuerte Passage zur weitgehenden Straffreiheit von pädophilen Handlungen eingegangen war. Volker Beck, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Grünen, hatte 1988 in einem Aufsatz die Entkriminalisierung der Pädosexualität gefordert. Mit der FDP-Politikerin Dagmar Döring, die als Konsequenz ihrer damaligen Äußerungen zugunsten der Pädophilie im August 2012 als Bundestagskandidatin ihrer Partei zurückgetreten ist, geriet zwar nicht für die Realität, wohl aber für die öffentliche Wahrnehmung von Pädophilie ungewöhnlich, zeitweilig gar eine Frau ins Visier der Kampagne. Seither hat insbesondere die Taz dem interessierten Hobbyhistoriker zahllose Details aus der Geschichte linksalternativer Pädophilie zugänglich gemacht. Schon 1969 hatte etwa ein pädagogisches Modellprojekt in West-Berlin vorbestrafte Pädophile als Betreuer für 12- bis 14-jährige Straßenkinder engagiert. Der Sexualwissenschaftler Helmut Kentler, Gründer des Projekts, schwärmte in seinen damaligen Berichten von dem gesellschaftlichen Vorteil, den es habe, wenn die Betreuer sich für ihren Jungen nicht nur aus professionellen, sondern auch aus Gründen sexueller Zuneigung engagierten. Der 2008 gestorbene Kentler, der als bekennender Homosexueller mit 3 Adoptivsöhnen lebte, gilt als Vordenker emanzipatorischer Jugenderziehung, ist Autor mehrerer Sexualratgeber und bewertete das damalige Modellprojekt noch 1988 in einer wissenschaftlichen Stellungnahme für die Berliner Senatsverwaltung für Familie, Frauen und Jugend als vollen Erfolg. Die berechtigte Kritik an Kentlers emanzipatorischer Jugenderziehung wurde von der Taz indes bezeichnenderweise zum Anlass für ganz andere Denunziationen genommen. Kentler habe, ereifern sich die Verfasserinnen des Artikels, als Gastautor der Wochenzeitung Die Zeit den bürgerlichen Familien schon 1969 empfohlen, sich bei der Sexualerziehung daheim lockerer zu machen und das Tabu in Frage gestellt, wonach Kinder ihre Eltern nur unter streng geregelten Bedingungen nackt sehen dürfen. Zur Bekräftigung ihrer Diffamierung sexueller Lockerheit und der Insinuation, die sexuelle Liberalisierung seit den 80er Jahren habe dem Kindesmissbrauch Tür und Tor geöffnet, zitieren die Autorinnen geläuterte Mittäter wie den Sozialpädagogen Manfred Kappeler, der in den 60er Jahren im Arbeitskreis kritische Heimerziehung engagiert war und radikalere jugendpädagogische Reformen als Kentler forderte, heute aber das Rumgeeier prominenter grünen Politiker angesichts der Pädophilievorwürfe beschämend findet und weisen selbstzufrieden reuig darauf hin, dass sogar die Taz Kentler noch 2008 in einem Nachruf als verdienstvollen Streiter für eine erlaubende Sexualmoral gewürdigt und ihn für den Nachweis gelobt habe, dass Sexualität nicht schmutzig sein müsse, auch nicht jene zwischen den Generationen. In ihrer Infamie sind die Ausführungen der Autorinnen durchaus zutreffend. Gelernt haben die Linksalternativen aus ihrer Vergangenheit wahrhaftig nicht, dass ihre Bemühungen zur Befreiung kindlicher Sexualität seit jeher nicht im Namen der künftigen Individuen, sondern, wie es korrekt heißt, im Dienst einer erlaubenden Sexualmoral, also nicht im Namen der Freiheit, sondern der Pädagogik unternommen wurden. Gelernt haben sie stattdessen, dass Sexualität eben doch etwas irgendwie Schmutziges sein muss. Dass sie sich also nicht für ihren autoritären Anti-Autoritarismus, sondern für die gar nicht so wenigen wahrhaft libertären Abfallprodukte ihrer emanzipatorischen Bemühungen schämen müssen. Mit dem dreisten Konformismus von Klassenstrebern wird deshalb versichert, wiederholt hat sich die Taz mit ihren eigenen pädophilen Verstrickungen befasst und sie wird das auch weiterhin tun. Sich permanent mit den eigenen Verstrickungen zu befassen, heißt, auf der richtigen Seite zu stehen, nicht indem man die einstigen Bestrebungen zur Befreiung der Pädophilie als Form falscher Emanzipation kritisiert, was voraussetzte Kindheit und Erwachsensein nicht allein als unterschiedliche Entwicklungsphasen, sondern als das empirische Lebensalter übergreifende Erfahrung zu fassen, sondern indem man die Grenze zwischen Kindheit und Erwachsensein noch rigider als zuvor zieht und die Residuen kindlicher Sexualität im erwachsenen Menschen ebenso leugnet wie den seiner selbst noch unbewussten Erwachsenenimpuls in der Sexualität des Kindes. Kinder wie Erwachsene werden so als konstitutionell Unmündige bestätigt, die statt Erfahrungen zu machen, nur Verhandlungen führen können. Die, die in den 68ern Aufklärung forderten, lavieren heute herum, wenn es an den Kern der Sache geht. Wie wurde damals Sex zwischen Erwachsenen und Kindern verhandelt, heißt es mit adäquater, hart aber fair Rhetorik im Taz-Artikel. Die Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung, die den Erwachsenen vom Noch-Kind unterscheiden soll, wird definiert mittels einer Verhandlungsethik, die den Begriff der Aufklärung auch sexuell herunterbringt, auf eine Frage nicht der individuellen Fähigkeit zu Erfahrung und Reflexion, sondern des pädagogisch messbaren Kompetenzerwerbs und die moralische Urteile allein nach Maßgabe juridischer Prozeduren eben als Ergebnis von Verhandlungen denken kann. In sexuellen Dingen zu viel Lockerheit zu zeigen, sich verstricken zu lassen, herumzueiern und zu lavieren, statt ohne Umschweife zum Kern der Sache zu kommen. Das zeugt in den Augen solcher, die klare Kante bevorzugenden Antisexismus-MackerInnen von mangelnder Sexualkompetenz und ist den Verirrten mit einer Aufarbeitungs- und Diskurstherapie möglichst restlos auszutreiben. Wenn man liest, mit welchem Selbstverwirklichungsfuror damals für das Recht auf Sex mit Kindern agitiert wurde, verschlägt es einem die Sprache. Bekundete denn auch Stefan Reinecke und fragte appellativ in die Runde, wie konnten Leute, die sich Menschenrechte und Emanzipation auf die Fahnen schrieben, das tolerieren? Wie konnte man das offensichtliche Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Kindern übersehen? Wie der Verantwortungslosigkeit pädagogisch zu begegnen sei, erklärte schon vor der Debatte über die Ergebnisse der Göttinger Studie, ebenfalls in der Taz, Elisabeth Raffauf. Kinderschutzorganisationen haben mit Slogans wie »Nein heißt Nein« oder »Du darfst Nein sagen« lange für das Nein der Kinder geworben, ohne den Aspekt, dass sie genau damit manche Kinder erst recht in die Enge treiben, zu berücksichtigen. Heute ist man im Kinderschutz sehr viel vorsichtiger geworden. Das Kinderschutzzentrum Oldenburg zum Beispiel formuliert sein Anliegen differenzierter, nämlich, dass Kinder besser vorbereitet werden sollen, damit sie besser Nein sagen oder weglaufen oder sich Hilfe holen, wenn Erwachsene oder Ältere Dinge tun, die sie nicht möchten. Verantwortung für sexuellen Missbrauch liegt einzig und allein bei den Erwachsenen. Auch wenn Kinder zu Missbrauchssituationen Ja sagen oder angeblich sogar aktiv mitmachen. Kinder haben nicht die freie Entscheidung, sie sind immer Opfer. Es gibt keinen konsensuellen Sex mit einer 13-Jährigen, den etwa Roman Polanski 1977 für sich in Anspruch nahm, als er ein Mädchen in die Villa eines Freundes lockte, angeblich um sie zu fotografieren. Dass die damals 13-jährige Samantha Geimer, die Polanski keineswegs angeblich, sondern nachweislich für die Zeitschrift Vogue fotografierte, zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits als Model tätig und sexuell nicht mehr unerfahren war, dass sie schon während des Prozesses ihr Bedauern über das von ihren Eltern angestrengte Verfahren äußerte und Polanski bis heute gegen seine Ankläger verteidigt, all diese bekannten Tatsachen, hervorragend nachkonstruiert im Dokumentarfilm Roman Polanski Wanted and Desired, sind belanglos, wenn Kindheit im Geiste schwarzer Pädagogik als der Lebensabschnitt bestimmt wird, in dem man nicht die freie Entscheidung hat, wenn Kinder immer Opfer sind und zwischen ihnen und den Erwachsenen nichts anderes als ein Machtgefälle bestehen kann. Triftige Erkenntnis könnte demgegenüber mit der Einsicht beginnen, dass unter den gegebenen Bedingungen auch in erwachsenen sexuellen Beziehungen immer irgendein Machtgefälle besteht. Ja, dass dieses im glücklichen Fall durch Rücksicht und Zartheit oder durch Verwandlung der Differenzen in Konstituenten erotischen Spiels das Glück sogar befördern kann. Dass mit verstocktem Stolz sogenannte gleichberechtigte Beziehungen, in denen die Verhandlung längst nicht nur die Verführung, sondern auch den Streit ersetzt hat und jede geistige und sinnliche Spannung erfolgreich neutralisiert wurde, weil an die Stelle des Machtgefälles die einvernehmliche gegenseitige Verohnmächtigung der selbstbestimmten Sexpartner getreten ist, den Beteiligten hingegen alles andere als einen Zugewinn an Freiheit bescheren. Dass also der Unterschied zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität nicht darin besteht, dass Erwachsene selbstbestimmt, Kinder aber Opfer wären, sondern sich am Grad der Fähigkeit bemisst, auf die eigene Lust und die einen selbst zum Gegenstand nehmende Lust des anderen zu reflektieren und die Ahnungslosigkeit, durch die das Kind tatsächlich zum Opfer werden kann, in die Fähigkeit zur reflektierten Hingabe zu verwandeln. Dies zu erreichen, muss man Kinder nicht, wie Raff aufpropagiert, stärker machen und ihnen beibringen, Nein zu sagen, um sie schon vor Erreichen der Volljährigkeit jenen verpanzerten Kreaturen anzugleichen, denen Antisexisten in ihrem eigenen Milieu tagtäglich begegnen, sondern im Gegenteil die Fähigkeit zur Objekterfahrung, zur Erfahrung von Ich-Fremdem, reflexiv werden lassen, die einstweilen trübe und vorbewusst in der kindlichen Erfahrung angelegt ist. Eine solche Stärkung der Fähigkeit zur Objekterfahrung ersetzt nicht die vermeintliche Schwäche des Kindes durch eine ihm von sexualpolitischen Coaches antrainierte Stärke, sondern verwandelt sie glücklichenfalls in die durch Individuation errungene Fähigkeit zur Freiheit, die ohne duldende und liebende Anerkennung von Schwäche der eigenen wie der Fremden undenkbar ist. An die Stelle einer solchen Bewusstmachung der konstitutionellen Ähnlichkeit zwischen dem Kind und dem Erwachsenen, der ja schließlich aus diesem hervorgeht, an die Stelle der Bestimmung des Nicht-Identischen im Subjekt, die im Unterschied die Nähe und in der Nähe die Differenz festhält, treten im Kinderschutz wie im Antisexismus Verbote, die die Grenze zwischen Kindheit und Erwachsensein absichern sollen und in Wahrheit doch beide Sphären unter dem Bann des infantil fixierten Normcharakters, dem sich alle anzupassen haben, einander gleich machen. Wenn Raff auf den Kindern die tautologische Parole »Nein heißt Nein« andient, sie auf den Opferstatus zurückpfeift und allein schon die Möglichkeit leugnet, Minderjährige, also künftige Erwachsene, können tatsächlich auch einmal »Ja« zu sexuellem Begehren sagen, redet sie denn auch genauso wie ihre antisexistischen Kollegen, die nicht von Kindern, sondern von Erwachsenen sprechen. Schon die Kinder sollen die Regeln lernen, mit denen die Erwachsenen sich, statt wie Erwachsene miteinander umzugehen, einander vom Leib halten oder aufeinander losgehen. Und die die Erwachsenen zum Überleben so nötig zu haben glauben, wie Fahrradhelm und Neonjacke, in die sie sich im Straßenverkehr ebenso wie ihre Kinder zwängen. Dass es den Kinderschützern bei ihren Kampagnen gegen Pädophilie vor allem um gewalterleidende Kleinkinder gehe, um jene Erscheinungsform der Pädosexualität also, in deren Ächtung ohnehin Einigkeit besteht, ist daher nichts als eine Suggestion. Tatsächlich dient die so penetrante wie vage Beschwörung der Hilflosigkeit Minderjähriger der Installierung eines sexuellen Verhaltenskodexes, der Sigmund Freuds Entdeckung kindlicher Sexualität exorziert, indem er mit dem Argument, Erwachsene hätten kein Recht auf die Sexualität des Kindes, diesem das Recht auf die eigene Sexualität abspricht und nicht allein Kindern, sondern allen Menschen das Bewusstsein um die Unverfügbarkeit des Sexus austreiben will, der nicht als erste Natur erinnert, sondern im Namen von Selbstbestimmung und Konsensualität der zweiten Natur restlos unterworfen werden soll. Nicht die Stärkung der Kinder oder die Sensibilisierung der Erwachsenen ist das Ziel, sondern die Verwandlung von Kindern und Erwachsenen in gleichermaßen unansprechbare. In dem übertriebenen Eifer, mit dem Erwachsene ihren Kindern die pragmatisch ja mitunter nützliche Warnung »Lass dich nicht von Fremden ansprechen« einhämmern, klingt dieses Bedürfnis unbewusst mit. Die Skandalisierung der vermeintlichen Fälle von Pädophilie und Missbrauch in den vergangenen Jahren verbindet denn auch ein auffälliges Desinteresse an Grad und Art der jeweils tatsächlich verursachten Schäden, das durch die ritualisierte Diagnose nicht näher bestimmter Traumata mühsam kaschiert wird. Ob die geknutschte 13-Jährige in Thüringen die inkriminierte Handlung als schockierend, als unangenehm, als peinlich oder gar als schockierend und deshalb schön empfunden hat, scherte die antisexistischen Rechercheure so wenig wie die Motive für den Enthüllungsexhibitionismus der Hertha Lolita. Und kein Opfer grüner Kommunarden hat sich gefunden, das anschaulich und beweisgestützt über die Spätfolgen von deren Terror berichtet hätte. Obgleich der deutsche Kommunitarismus in toto ja tatsächlich schon immer ein einziger Missbrauch von Geist und Sinnen gewesen ist. Statt zu erklären, warum die kommunitaristische Einebnung der Generationengrenzen, die Leugnung fortbestehender Hierarchien im Namen alles verkleisternder Freundschaftsbande, die systematische Zerstörung der Privatsphäre, die Verwechslung von Promiskuität und Konkubinat und das Ressentiment gegen jede Form von erotischem Raffinement in den Kommunen Ausdruck der Verachtung von Sexualität waren, statt also die Gedankenlosigkeit im Umgang mit Pädophilie als Symptom einer basisdemokratisch organisierten Sexualverachtung zu deuten, stößt man sich gerade an jenen Handlungen und Äußerungen, die über den Kommunitarismus hinausweisen. Eine immer wieder als skandalös angeführte Passage aus einem von Cohn-Bendit redaktionell verantworteten Pflasterstrand-Artikel von 1978 lautet: Letztes Jahr hat mich ein 6-jähriges Genossenmädchen verführt. Es war eines der schönsten und sprachlosesten Erlebnisse, die ich je hatte. Vielleicht war es so schön, weil es so sprachlos war. Ich hielt diese Sprachlosigkeit aber schon wieder nicht aus und konnte mich danach nicht mehr zu ihr verhalten. Der von Dagmar Döring 1980 in dem Sammelband »Pädophilie heute« veröffentlichte Text, der zu ihrem Rücktritt führte und die Bild-Zeitung zu dem fassungslosen Ausruf »Wer schreibt so etwas?« animierte, enthält folgende Beschreibung der sexuellen Erfahrung mit einer 9-Jährigen. »Sie setzte sich schließlich selbst auf meinen Schoß, sprach ganz lieb und brachte auch ihre sexuellen Wünsche zum Ausdruck. Ich war wie betäubt von ihr, so verliebt in ihre Art, ihr Aussehen, ihre Gefühlswelt.« Auffällig an diesen Äußerungen, die keine sexuellen Akte und schon gar nicht Akte der Gewalt, sondern fantasiegesättigte sexuelle Erfahrungen beschreiben, ist nicht nur ihr reflexiver Charakter, die Fähigkeit also, die berichteten Handlungen auch in ihrer Widersprüchlichkeit und Fragwürdigkeit wahrzunehmen, sondern vor allem die für antisexistische Kommunikationspolizisten tatsächlich skandalöse Tatsache, dass in den beschriebenen Situationen nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen als ohnmächtig, als betäubt und sprachlos figurieren und dass diese Ohnmacht das sexuelle Glück, von dem sie Zeugnis ablegen, überhaupt erst ausmacht. Dass es die Erwachsenen sind, die sich vom Kind verführen, sich lieb von ihm ansprechen lassen, die ins Kind verliebt und angesichts dieser Erfahrung sprach- und hilflos sind, mag sich stärker aus imaginären Impulsen, denn aus realen Beziehungskonstellationen speisen. Und zweifellos ist die Verwechslung der Fantasie mit der Wirklichkeit, die den Kindern das eigene, uneingestandene Begehren als Intention unterschiebt, das entscheidende Problem aller Pädophilie, das es kaum möglich macht, sie als legitime Beziehungsform erwachsenen Beziehungen einfach gleichzustellen. Nicht zu leugnen ist jedoch, dass in der glücklichen Sprachlosigkeit angesichts des eigenen Verführtwerdens, in der Affirmation der eigenen Schwäche nicht angesichts der gefürchteten Stärke, sondern der geliebten Schwäche des anderen, die Utopie allen sexuellen Glücks aufgehoben ist. Von der Begegnung mit Kindern, die nichts dafür können und nichts davon wissen, erträumt man es sich, weil man es selbst nicht hat und bei niemandem, der als gleichberechtigter Partner überhaupt noch in Betracht kommt, jemals finden wird. Weil, was die Kindheit verspricht, ohne es je zu sein, in einem selbst und in der Welt schon längst gestorben ist. Statt das Leben so einzurichten, dass im Erwachsenen, der in der Sprachlosigkeit und Betäubung der sexuellen Liebe, die das Individuationsprinzip für Augenblicke suspendiert, die Borniertheit und Enge seines scheinbar selbstbestimmten Ichs erfährt, die Kindheit endlich nicht erloschen, sondern gerettet wäre, tun Kinderschützer und Antisexisten alles dafür, dass der Erfahrungsrest der Kindheit nicht mehr nur in den Erwachsenen, sondern schon in den Kindern selbst getilgt wird. Die kindliche Sexualität, die sie unter Berufung auf die vermeintliche Unschuld des Kindes nicht nur diesem, sondern auch der Erwachsenenreflexion austreiben wollen, ist dessen wahre, zu rettende Unschuld, letztes Residuum unreglementierter Erfahrung. Offen für alle Nuancen der Wirklichkeit, zu der als wesentlicher Bestandteil auch die Fantasie gehört, ansprechbar inmitten unansprechbarer, könnte der zur Abwechslung mal wahrhaft individuierte Erwachsene, in dem die Kindheit entfaltet statt versiegt wäre, in der allseits beschworenen Ohnmacht und Schwäche des Kindes das Versprechen einer Welt erkennen, in der niemand mehr stark sein müsste, weil die Angst in ihr abgeschafft wäre. Schon Kleinkinder gegen diese Hoffnung stark und also stumpf zu machen, indem man sie, wie es Ludwig Hirsch in seinem gleichnamigen Lied karikiert, auffordert, den Schnuller auszuspucken und die Märchenbücher wegzuwerfen, um eine Realität ins Auge zu sehen, in der es nichts als Missbrauch, Pornografie und Trauma, aber auch jede Menge Verhandlungsregeln gibt, um sich nicht verführen zu lassen. Das ist die pädagogische Mission der Kinderschützer. Eben diese Mission haben aber auch schon immer die Grünen verfolgt. So gewiss die kommunitaristischen Bestrebungen zur Befreiung kindlicher Sexualität seit den späten 60er Jahren eine Antwort auf die seinerzeit vorherrschenden repressiven Erziehungsmethoden der nicht mehr nur bürgerlichen Kleinfamilie waren, so falsch war die Art dieser Antwort schon damals. Und so ähnlich war sie der pädagogischen Ideologie, in deren Namen heute die grüne pädophile Vergangenheit an den Pranger gestellt wird. Nicht zufällig verstand sich bereits die Indianerkommune, die Entkriminalisierung von Pädosexualität forderte, als Assoziation von Kinderrechtlern. Und nicht zufällig war Helmut Kentler, ebenso wie der selbst in den Ruch der Pädophilie geratene Pädagoge Hartmut von Hentig, weniger durch die freudsche Sexualtheorie als durch die Reformpädagogik beeinflusst. Kommunitarismus und Reformpädagogik, neben dem Sexualmystizismus des späten Wilhelm Reich, die wichtigsten Quellen der linksdeutschen Variante sexueller Revolution, wollten den Sexus nie befreien, sondern ihn stets entweder mythisieren oder neutralisieren. an die Stelle der Verfeinerung und Erotisierung sexuellen Selbstausdrucks durch Mode, Schmuck, indirekte Gesten, Duldung und Beförderung freier Intimität tritt im reformpädagogischen Nudismus eine entsexualisierte, spiritualisierte Nacktheit, derer sich tatsächlich niemand schämen muss, weil sie weder schamhaft noch schamlos, sondern durch und durch verschämt ist. Scham hingegen ist Ausdruck zivilisierten Verhaltens und notwendiges Konstituent erotischer Spannung. Statt Verkehrsformen zu entwickeln, die die Sexualität des Kindes als dessen eigene anerkennen und achten, was ohne Duldung von Privatheit unmöglich ist, integriert der Kommunitarismus das Kind in eine vermeintlich freie und gleiche, eben deshalb aber umso bewusstloser im Bann der Hierarchie stehende Freundesgemeinschaft, in der alle ebenso angstfrei wie ohnmächtig einander ausgeliefert sind und aus der das Bewusstsein für Distanzen, Voraussetzung aller Humanität, als reaktionär getilgt ist. Diese hierarchielose Hierarchie, die die spezifische Form von Pädophilie, wie sie sich in Deutschland im Umfeld der Reformpädagogik und der Kommunen entwickelte, erst ermöglicht hat, ist in ihrem Ressentiment gegen jede Erinnerung an die kindliche Sexualität, die immer auch Eingedenken an die erste Natur im Menschen ist, der kinderschützerischen und antisexistischen Ethik näher, als deren Ideologen und die Exkommunaden selbst es heute wahrhaben wollen. Insofern sind die Grünen sich mit der Aufarbeitung ihrer Verstrickungen treu geblieben. Vielleicht werden die Gefahren der Pädophilie, wenn die Kinderschützer mit ihren von Berührungs- und Sprachregeln beherrschten, von genderbewussten Eltern basisdemokratisch organisierten freien Kinderläden die Definitionsmacht endgültig okkupiert haben, aber auch dadurch beseitigt, dass es irgendwann ganz einfach keine liebenswerten Kinder mehr gibt. Liebenswert zu sein, ist bei Kindern so wenig wie bei Jugendlichen und Erwachsenen einfach eine naturgegebene Eigenschaft. Schon gar nicht ist es Resultat der vermeintlichen Naivität des Kindes, die meist nur ein anderes Wort für dessen gesellschaftlich erzeugte Dummheit, für die mortifizierte Reinheit ist, mit der Eltern, die die Unschuld ihres Nachwuchses möglichst bis zur Volljährigkeit konservieren wollen und ihn vor allen Außeneinflüssen behüten, ihre Kinder zu schlagen pflegen. Was an den Kindern in den gegebenen Beispielen, wie stark imaginär überformt auch immer, als verführerisch beschrieben wird, ist gerade nicht das bloße Kindsein, das sie vom Erwachsenen unterscheidet, sondern das Aufleuchten des Erwachsenen im Kind. Wie jeder nicht vollends mit Stumpfsinn geschlagene am Erwachsenen, auch nicht dessen sture Erwachsenheit, sondern das Aufleuchten des Kindes im individuierten Menschen als verführerisch, reizvoll und liebenswert erfährt. So wie noch in der sublimiertesten Regung des Geistes der sinnliche Impuls nachklingt, dem sie sich verdankt, so verdankt sich, weshalb Erwachsene einander lieben, dem seiner selbst noch unbewussten, tastenden Impuls des Kindes, mit dem es jene Erfahrung gleichsam zu berühren sucht, derer es glücklichenfalls später einmal mächtig ist. Was der Gesellschaft in ihren als frühreif beschimpften minderjährigen Kindern so negativ ins Auge sticht, die Gesten geschmeidigen Gefallenwollens, mit denen sie die Erwachsenen geistig wie erotisch für sich zu interessieren suchen, ist nichts anderes als der späte Nachhall des mimetischen Impulses, mit dem das Kind sich der Welt und den Menschen, die es noch nicht recht versteht, anzuähneln sucht, um mehr und besser zu verstehen. Sich von der unbekannten, ich-fremden Welt verführen zu lassen und sie selbst zu verführen, sie sich genehm und sich selbst ihr gefällig zu machen, ist insofern Voraussetzung aller glücklichen Vermittlung, ja von Zivilisation selbst. Das in der ökonomischen Sphäre so verachtete Prinzip laissez-faire, laissez-aller hat nicht umsonst eine erotische Nebenbedeutung, die heute kaum jemandem mehr bewusst ist. Als Ausdruck des Glücksversprechens, das die kommunikativen Verkehrsschilder, die die Menschen errichtet haben, um sich gegeneinander abzuschotten und umso hemmungsloser aufeinander loszugehen, wenn Freiheit wirklich geworden ist, einmal überflüssig werden könnten, weil Selbstvergessenheit dann nicht mehr Ohnmacht und Selbstmächtigkeit nicht mehr Selbstbezwingung bedeuten würde. Je aggressiver die Menschen dieses Versprechen vergessen wollen, desto brutaler schlagen sie auf alles, was sie noch daran erinnert, und sei es nur in ihrer eigenen Fantasie. In der routinierten Verächtlichmachung der Lolita, die vom europäischen Fin de siècle bis in die 60er Jahre hinein als die Kulturfigur der Kindfrau zunächst in der US-amerikanischen, dann in der französischen Populärkultur eine späte Blüte erlebte, stets in ihrer Ambivalenz als Drohung und Glücksversprechen zugleich wahrgenommen wurde, kündigt sich so eine Welt an, in der sich tatsächlich niemand mehr verführen lässt und niemand mehr verführt werden will, weil die Hoffnung auf gelingende Vermittlung aus ihr verschwunden ist. Nur weil man von niemandem und nichts etwas erwartet und trotzdem zu allem Ja sagen muss, da etwas anderes als der Status quo nicht einmal denkbar scheint, fällt es so ungemein leicht, auf jede Herausforderung und jeden Reiz mit der dumpfen Phrase »Nein heißt Nein« zu antworten, die in Wahrheit das Mantra bedingungsloser Affirmation ist. Vielleicht erinnert sich noch wer an einen Fall, der im Jahr 2002 durch alle Medien ging und bei aller Empörung manch einem im stillen Kämmerlein einen inneren Reichsparteitag bescherte. Hat man's denn nicht immer schon gesagt, die Perversen gehören weggeschlossen, dauerhaft und am besten bei Wasser und Brot. 30 Jahre saß Wilfried S. in einer geschlossenen Anstalt, weil er nicht nur ab und an Schnaps, sondern auch Damenunterwäsche geklaut und schließlich gewaltsam versucht hatte, eine Frau in der Öffentlichkeit zu entkleiden. Einige Monate Knast wären die übliche Konsequenz gewesen. Ein Gutachter aber diagnostizierte Schwachsinn. Und so verfügte der Richter stattdessen Verwahrung auf unbefristete Zeit. Jahr für Jahr sprach die Anstaltsleitung ihr Urteil, das auf weiterhin gemeingefährlich lautete. Es wäre wohl ein stillschweigendes lebenslänglich geworden, wenn die Illustrierte Stern den Fall nicht publik gemacht und ein neues, unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben hätte. Die Entlassung sei überfällig. Tatsächlich erfolgte sie kurz darauf. Wäre Wilfried S. nach 30 Jahren Psychiatrie mit dem Leben draußen klargekommen, sein Schicksal hätte niemanden mehr interessiert. Kein Wort, wie üblich, über einen erfolgreich resozialisierten. Kein Lob für eine Illustrierte und ihren Gutachter, die entgegen dem Zeitgeist den Mut fanden, Gerechtigkeit für einen ehemaligen Sexualtäter einzufordern. Und wohl auch kein Tadel für jene Verantwortlichen, die einem Menschen Jahrzehnte seines Lebens raubten. Es aber, kaum ein halbes Jahr in Freiheit, vergewaltigte eine 16-Jährige. Die öffentliche Meinung, die Bild-Zeitung voran, schäumte im Auftrag der Leser vor Wut, weniger auf den Täter als auf die, die sich für ihn eingesetzt hatten. Diese wiederum gaben kleinlaut bei. So wies niemand auf die fast unüberwindbare Schwierigkeit hin, sinnvoll zu entscheiden, wie einer sich in einer Welt verhalten wird, von der er seit Jahrzehnten systematisch isoliert worden ist. Erst recht niemandem fiel auf, dass einer, der die psychiatrische Verwahrung als potenzieller Vergewaltiger verlässt, nicht schon als ein solcher hineingekommen sein muss. dass also beispielsweise, wer Tag für Tag als gefährlicher Sexualverbrecher behandelt wird, irgendwann in dieser Behandlung seine Bestimmung begreifen könnte, um dem eigenen Los noch einen Sinn zu geben, solange ein anderes Schicksal nicht in Aussicht steht. Jeder weiß, ob aus Foucault-Studien oder aus Mafia-Filmen, dass, um aus kleinen Ganoven zu allem entschlossene Gangster zu machen, man sie nur in den Knast sperren muss. Doch solche Einwände verwirren nur die Stoßrichtung. Kanzler Schröder selbst hat schließlich mit seiner Forderung »Wegsperren für immer« diesen etwas anderen Aufstand der Anständigen geadelt, der sich gegen die Gemeingefährlichen richtet und nicht nur den Kinderschändern und Sexualmördern gilt. Auf den Leserbriefseiten wird es den laschen Richtern und verständnisvollen Psychologen so richtig gezeigt, egal ob es sie gibt oder nicht. Mit Wilfried S. ist das Gesicht, das die Nation einige Wochen hassen konnte, längst wieder verschwunden. Das gesunde Volksempfinden aber bleibt, verharrend in Lauerstellung. Verschwindet hierzulande gerade kein Mädchen, so doch vielleicht bald wieder jenseits der Grenzen, um die Deutschen, denen in der Regel ausländische Gewaltopfer nicht übermäßig nahe zu gehen pflegen, wieder in Wallung zu versetzen. Der Fehler der Gutachter im Fall S. dürfte kein fachlicher gewesen sein, den ihnen auch keiner nachzuweisen versuchte. Ihr Fehler bestand darin, sich bei der Beurteilung nicht den Volkszorn zu eigen gemacht zu haben. Denn nur nach dessen Maßstab hätte es, wie jeder andere Perverse, unter keinen Umständen freigelassen werden dürfen. So kommt zur persönlichen Tragödie fürs Opfer, die als solche auch zur Tragödie des Täters wird, der mit ihrem endgültig das eigene Leben verpfuscht hat, die politische Tragödie, dass die, die es besser wissen, sich immer weniger leisten können, den Mund aufzumachen. Politiker, Akademiker und ähnliche Experten verklären den Hass der Masse zum Sicherheitsbedürfnis. Schwanz ab heißt dann chemische Kastration, freiwillig natürlich, aber nur wer dazu bereit ist, darf auf Freilassung hoffen. Einmal perverser, immer perverser, müssen Psychiater inzwischen kaum noch übersetzen, um mit diesem analytischen Armutszeugnis zur Koryphäe aufzusteigen. Und bei den Kriminologen wird daraus die präventive Verbrechensbekämpfung. Zu der gehören nicht nur die geplanten Gendateien, die alle üblichen Verdächtigen speichern sollen. Manche träumen konsequent genug von Proben der gesamten männlichen Bevölkerung. Vor allem soll für Sexualverbrecher nicht allein das Strafrecht gelten. Jetzt schon ist es möglich, wie im Fall von Wilfried S., sie nicht bloß für vergangenes Unrecht büßen zu lassen, sondern auch für zukünftiges. Wird im richterlichen Urteil die Möglichkeit späterer Sicherheitsverwahrung verfügt, so können nach Verbüßung ihrer regulären Haftstrafe Delinquenten weiterhin weggesperrt werden, zwecks Verhinderung von Taten, die sie ansonsten begehen könnten. In der Sache liegt es, dass solche Verwahrung länger dauern kann, ja soll, als die Strafe selber. Die begangene Tat ist allen bekannt, die noch nicht begangene aber niemandem. Sie existiert allein in der Vorstellungskraft derer mit Entscheidungsgewalt. Und Fantasie ist bekanntlich grenzenlos. Nach Ablauf der standesgemäßen sozialdemokratischen Schamfrist und ohne signifikanten Widerstand innerhalb der rot-grünen Regierungsfraktionen hat das Justizministerium mit dem Segen des Bundesverfassungsgerichtes eine alte Forderung der CDU-CSU übernommen und einen Gesetzentwurf eingebracht, nach dem Sicherheitsverwahrung zukünftig auch dann ganz ohne Vermerk im Urteil verfügt werden darf, wenn im Knast neue Anhaltspunkte für die Gefährlichkeit aufgetaucht sind, welche freilich nur darin erkannt werden können, dass ein Täter auf den Zwang zwanghaft reagiert, statt den Entzug zur Freiheit und damit der Möglichkeit normaler sexueller Betätigung als einmalige Chance zur Einübung desselben zu begreifen. Nach Ablauf der Haft sollen selbst jene verwahrt werden dürfen, die noch nach altem Recht verurteilt wurden, so das fundamentale Rechtsprinzip »Keine Strafe ohne Gesetz« außer Kraft setzend. Alles in Ausnahmefällen. Natürlich. Nur dass das Recht, wie jede Jurastudentin im ersten Semester lernt, keine Ausnahmen kennen darf. Findige Juristen argumentieren, bei all dem ginge es doch nicht um Bestrafung, sondern um Schutz, gar um den des Betroffenen vor sich selber. Die Populisten aber wissen es besser und tragen ihre Forderungen vor im Namen strengerer und schärferer Strafen. Sicherheitsverwahrung soll quälen. Das garantieren die Zustände in geschlossenen Anstalten, die zur Willkür des Einsperrens passen, wie die Faust aufs Auge. Es handelt sich tatsächlich um Anstalten zu nichts anderem als zur Verwahrung, Menschenendlager quasi, da Therapie, gar Resozialisierung nicht nur faktisch, sondern auch der Idee nach ausgeschlossen sind. Wieder unter Menschen zu treten, wird dem Insassen ja gerade nicht mehr zugetraut. Selbst wenn die theoretische Möglichkeit besteht, dass die Anstaltsverantwortlichen ihn für die Freiheit wieder reif halten, so kommt dies praktisch kaum vor. Wie sollte einer, der von der Außenwelt abgeschnitten ist, auch unter Beweis stellen, dass er mit ihr zurechtkäme? Eine unbefangene Beobachterin könnte sich überrascht zeigen über die Bereitwilligkeit, mit der Politiker, die auf ihn vereidigt sind und Bürger, für die er da sein soll, den Rechtsstaat als Hemmschuh ihres Willens zur Disposition stellen. Nicht hehre Moral allein, schon purer Egoismus sollte zur Einsicht führen, dass Gesetze und Gerichte anderen Zwecken zu dienen hätten, als dem Zornige ihr Mütchen kühlen zu lassen. Würde, wie das Volk es wünscht und die Politiker mit Verweis auf dessen Rechtsempfinden es legitimieren, die Urteilsfindung sich nach einem Rachebedürfnis richten, ganz gleich, ob es nachvollziehbar sein mag oder sich aus dubiosen Quellen speist, so würden die, die am lautesten nach Schutz schreien, einen tatsächlichen verlieren. Den Schutz vor der eigenen Brutalisierung. Keiner, der nicht schon dann und wann den Impuls verspürt hätte, selbst den besten Freunden aus guten Gründen an die Gurgel zu gehen. Dem nachzugeben, weil es sich richtig anfühlte, aber hieße, auf immer mit den Resultaten jenes flüchtigen, intimen Affekts, der doch keinen etwas angeht, leben zu müssen. Wie viel mehr noch gilt dies in der Sphäre konzentrierter Macht, in der ein vergleichsweise geringes hinreicht, die Zukunft eines Individuums zu zerstören. Zu fürchten hätte der Bürger einen Staat, der seine Gewaltmittel nach Maßgabe allgegenwärtiger sadistischer Impulse einsetzt, nicht bloß als Angeklagter oder Internierter, als dessen potenzielles Opfer also, das nur zu gut weiß, was es den anderen zufügen möchte und daher selber zu erwarten hätte, sondern auch als potenzieller Täter. Mittäter. Hat man erst einmal durch Raunen, Hetzen und Aufstacheln erfolgreich sein Schärflein zum Quälen der Perversen beigetragen, so ist man ein anderer geworden. Nicht mehr der einflusslose Stammtischbruder, sondern Komplize, der hinfort das, was nicht wieder rückgängig zu machen ist, sich und anderen wird legitimieren müssen. Die einzige Alternative, rückhaltlose Infragestellung der eigenen Identität, die Kontakt zur Welt bloß noch durchs Zielfernrohr hält, wird umso unwahrscheinlicher, je mehr einer umgeben ist von solchen, die den Verhältnissen sei Dank so denken wie er. Wer maßlose Drohungen pflegt, hat guten Grund, sich selber bedroht zu fühlen. Das vielbeschworene subjektive Sicherheitsbedürfnis leidet daher mehr als unter jeder äußeren Gefahr unter dem Wissen, dass einem selber niemand in den Arm fallen wird, wenn man sich anschickt, die Idee zu quälen, in die Tat umzusetzen. Würden Sie noch so sehr behaupten, die Gefahr gehe von den Wiederholungstätern aus, die schon in der Vergangenheit konsequent aus dem Verkehr hätten gezogen werden sollen, um in der Gegenwart Leben zu retten. Rückfällig werden sexuelle Gewalttäter und Kindesmissbraucher entgegen allem Bescheidwissen übrigens bloß zu 15-20%. Höhere Werte, Sexualstraftaten im Allgemeinen betreffend, ergeben sich daraus, dass darunter allerlei Verschiedenes subsumiert wird, nicht zuletzt Exhibitionismus, zu dem fast immer Wiederholungszwang gehört. Das Prinzip der präventiven Verbrechensbekämpfung richtet sich gegen jeden, der lebt. Um potenzieller Wiederholungstäter zu werden, muss einer zunächst zum Ersttäter werden, und da wird der Verdacht grenzenlos. So gesehen wäre der alte Herodes, wie ihn die Bibel schildert, der beste Verbrechensbekämpfer gewesen. Denn was hätten die Neugeborenen, die er sämtlich töten ließ, später einmal alles an Untaten verüben können? Zwar ist tatsächlich einem Menschen, sei er schon einmal überführt worden oder auch noch ohne Fehl, alles zuzutrauen. Nur eben deshalb auch die Fähigkeit, statt fürs Falsche sich für das Richtige zu entscheiden. Gutachter, Richter und Konsorten aber wollen berechnen können, dass ein Delinquent fortan unberechenbar bleibe und daher auf unbestimmte Zeit verwahrt gehöre. Damit stellen sie den Begriff des Menschen selbst in Frage. Sie skandalisieren seine Freiheit. Gerade die Unberechenbarkeit, die Gedanken, die man sich macht oder nicht, die Begierden, die kommen und gehen, unterscheiden den Menschen vom Tier, dessen Instinkte sein Verhalten determinieren und somit vorhersagbar machen. Wo aber niemand darüber aufschreit, wenn von höchster Warte diese Differenz geleugnet wird, scheint Freiheit kein allzu hohes Gut zu sein. Nur dann, wenn es sich für die Verfolger lohnt, kommt die Freiheit als die zum Bösen zurück ins Spiel. Gelten die Täter nach abgelaufener Strafe auch als Natural Born Killers, die anders nicht können, so schreit der Volkszorn allemal auf, wenn beim Prozess Schuldunfähigkeit diagnostiziert wird. Seit geraumer Zeit wieder werden jene, die ganz offensichtlich aus psychischen Gründen an anderen Maßstäben gemessen werden müssten, gerichtlich in Faulpelze umgelogen, die um des Vergnügens willen darauf verzichteten, sich zusammenzureißen. Als wäre Zwangseinweisung in die Psychiatrie ein Zuckerschlecken, sollen Menschen unter allen Umständen in den Knast und damit um die einzige Chance kommen, welche die Einstufung als krank zumindest der Möglichkeit nach vorsieht. Um therapeutische Hilfe, die, wie jede verantwortungsvolle Psychiaterin bestätigen kann, im Gefängnisalltag undenkbar ist. So genau mögen es viele gar nicht wissen, was den gehassten Triebtätern blüht. Und sie haben ihre Gründe. Gerade an der vermeintlich sicheren Grenzscheide zwischen denen und uns, der abnormen Sexualität, ist zu lernen, dass das heftigste Erschrecken jenes vor einem und meist auch einer selbst ist. Und wer es nicht verspürt, hat erst recht etwas zu verdrängen. Es müssen gar nicht erst die abgründigen Fantasien vor dem Einschlafen sein. In der Natur der Sache liegt es, dass eine normale Sexualität nicht existiert. Was den einen selbstverständlich Lust verschafft, ist den anderen aggressiv, gewalttätig und verletzend. Ob nun der ruppige Quickie oder der sanfte, aber tiefe Blick in die Augen. Wer also jeden, am besten auch jede, als tickende Zeitbombe behandelt, der mit seinen Trieben andere verstört, verhilft nur einer weiteren Perversion zum Durchbruch, dem Spannen im Dienst der Gemeinschaft. Einer verhältnismäßig hässlichen, aber populären Lust. Zu beobachten ist sie vor allem an jenen, die erregt auf die Fotos unschuldiger Mädchen starren und sich ausmalen, was jener Unhold, der sie entführte, wohl gerade mit ihnen anstellt, um dann empört dessen Kastration zu verlangen. Dass es um das, was nachvollziehbar wäre, um Schutz für die Wehrlosesten, die Kinder, nicht geht, wenn Sexualverbrecher präventiv bekämpft werden, zeigt schon der Vergleich mit dem Straßenverkehr. Ums Vielfache höher liegt die Wahrscheinlichkeit, als Heranwachsender einem Auto zum Opfer zu fallen, als einem der Sexualmorde, deren Anzahl sich inzwischen im einstelligen Bereich bewegt. Oder sich umzubringen. Aber dass Selbstmord nach Unfalltod die häufigste Todesursache unter Jugendlichen ist, dass jährlich in Deutschland etwa 3000 Teenager lieber sterben, als ein verantwortliches Mitglied dieser Gesellschaft zu werden, schert natürlich erst recht keinen. Kaum ein Zufall, dass Deutschland weltweit nicht gerade als Musterland der Kinderliebe gilt. Wäre es anders, gäbe es wohl kaum die hysterischen Warnungen vor Mitschnackern und Schokoladenonkeln, die dem Nachwuchs die Neugier austreiben und die Bewegungsfreiheit einengen, keinesfalls aber helfen, auf reale Gefahren adäquat zu reagieren. Dazu bedürfte es allemal mehr der Förderung von sexuellem Selbstbewusstsein, der Fähigkeit, entschieden Ja zu erwünschten und damit auch Nein zu unerwünschten Körperkontakten zu sagen, statt immer neue Gefahren sexuellen Missbrauchs an die Wand zu malen, indem man dessen Begriff immer weiter ausdünnt. So soll zukünftig auch der sogenannte körperlose Missbrauch strafrechtlich verfolgt werden, etwa die Weitergabe von stimulierender Literatur an Minderjährige. Vor Gericht wird dann verhandelt werden müssen, was nun kaum noch sinnvoll verhandelbar ist, aber umso mehr eine Sphäre der Verklemmtheit und des Misstrauens zu erzeugen geeignet ist, wo die Aufklärung, das intime Geschenk aufhört und wo die Pornografie anfängt. Wer den Horten des Verbrechens den Kampf ansagt, engagiert sich, wie es seit einiger Zeit in Mode gekommen ist, gegen die Ansiedlung derjenigen forensischen Psychiatrien, zu deren Insassen auch Sexualstraftäter gehören, statt gegen die geschlossene Anstalt der Familie, unter deren grundgesetzlich garantiertem Schutz ein Großteil der sexuellen Attacken auf Kinder und Jugendliche ablaufen. Die Familie, deren Abschaffung man sich aber unvermittelt auch nicht recht zu fordern traut, aus Sorge, den Deutschen fiele stattdessen noch Schlimmeres ein. Schon einmal hieß unter den Landsleuten die Alternative zum Familienverband die Sippe in der Hitlerjugend, die ihre Mitglieder zur Denunziation von ungehorsamen Eltern aufforderte. Noch nehmen die massenmedialen Popularisierungen feministischer Missbrauchskampagnen den Nachbar, den Onkel oder den Stiefvater ins Visier, nie aber den leiblichen Erzeuger, um das Gegenüber kindlicher Unschuld und erwachsener Verdorbenheit zu illustrieren. Einfaches Nachlesen in der polizeilichen Kriminalstatistik belehrt, dass der Anteil der Sexualstraftaten seit Jahrzehnten eher ab denn zunimmt, ganz unabhängig von den Kampagnen zur Förderung der Anzeigebereitschaft, wie wir sie aus den 90er Jahren kennen. Dass gerade das Schreckbild des Sexualmordes sich seit den 70er Jahren faktisch halbiert hat, von 13 auf 6 pro Jahr, dass also jenes Gefühl, alles werde immer schlimmer, das nach neuen Gesetzen schreien lässt, durch Tatsachen nicht gedeckt wird. Einfache Logik verrät ferner, dass gerade Delikte wie sexuelle Überfälle, bei denen die Täter selten kaltblütig abwägen, sondern selber Getriebene sind, sich durch Androhung härterer Strafen kaum werden verhindern lassen. Wozu aber dann der blinde Eifer von Mob und Eliten dient, ist schwerer zu beantworten. Mag ja sein, dass den Machthabern ein weitgehend unkontrolliertes Medium wie das Internet ein Graus ist und sie die Panik vor Kinderpornos, vor Seiten also, an die der normale Benutzer von Suchmaschinen ohnehin nicht herankommt, gezielt nutzen, um endlich eine Bresche für die Zensur zu schlagen. Mag sein, dass auch andere, wie die männlichen Teenager, unmittelbaren Gewinn einstreichen, sich als Beschützer aufspielen und die Mädchen auf dem Heimweg begleiten zu können, während die Inszenierung als galanter Ritter es zugleich erlaubt, mit dem bedrohlich erwachenden Trieb fertig zu werden. Wenn aber Erwachsene sich verhalten wie Halbwüchsige, die mit der Übermacht der Begierden nur fertig werden, indem sie diese projektiv am Unhold im Buschding festmachen und in Schach halten, wenn also der breiten Masse es anscheinend noch im reiferen Alter nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist, die sexuelle Beute statt zu reißen, zu umwerben, und daher die Zivilisierung des Triebes nur dann notdürftig gelingen kann, wenn man ihn am Stellvertreter hasst, dann ist das ebenso unheimlich wie besorgniserregend. Umso mehr, als der Hass ja weniger als der Heiße des Jünglings auftritt, der in Gedanken dem perversen Nebenbuhler die Fresse poliert, sondern bestenfalls lauwarm. Wer den kollektiven Stammtisch dabei belauscht, wie er über mögliche Foltermethoden für Kinderschänder verhandelt, wird häufig eine seltsam emotionslose Atmosphäre bemerken, fast wie bei Jägern, die sich fachmännisch über die beste Art austauschen, ein Reh auszuweiden. Zur dauerhaften Verfolgungsbereitschaft braucht es eben nicht bloß den Typus des infantil Unberechenbaren, dem der Gedanke an Abartigkeit den Schaum vor den Mund treibt, dessen Affekte aber nicht weiter als bis zur nächsten Tat reichen. Es braucht ebenso und mehr die routiniert Verrohten, deren Hass, weil er nie wirklich auflodert, auch nach getaner Arbeit mit der gerechten Bestrafung des Verhassten nicht erlöschen wird, sondern wie auf Sparflamme ewig weiter zu köcheln vermag. Auffällig ist, wie wenig die Sexualmörder von heute, anders als einst die Honkers und Barchs, die Mansons und Rippers, noch Namen oder Gesichter ihr eigen nennen, die dem Publikum länger als einige Wochen im Gedächtnis zu bleiben vermöchten. Weil er im Täter sowohl das verantwortliche Individuum als auch das vernunftlose Instinktbündel begierig wahrhaben will, hat sich der Volkszorn um die beiden denkbaren Gestalten für die starken Gefühle die entlastende Triebabfuhr gebracht. Die Unholde gehen weder als diabolisch zum Bösen Entschlossene durch, die man verwünschen kann, noch als entmenschte Bestien, vor denen man erschrecken kann. Als ahnten alle Beteiligten die Enttäuschung voraus, es nicht mit lauter Hannibal Lecters zu tun zu haben, herrscht ein merkwürdiger Widerwille dagegen vor, den Feind genauer ins Auge zu fassen, insbesondere bei den dafür zuständigen Instanzen. Entgegen landläufiger Gerüchte wimmelt es nirgends von einfühlsamen Psychologen und Therapeuten, die zu erforschen suchen, was mit Leidenschaften geschehen sein muss, um in der Gewalttat zu terminieren. Vor allem die, die qualifiziert wären, weil sie sich mit den lehramtlichen Nulldiagnosen wie der von der angeborenen Willensschwäche nicht zufrieden geben, scheuen vor der Aufgabe zurück. Was, wie es allerorten tont, überholt sei, eine psychoanalytische Triebtheorie des Sexualmordes als Kulminationspunkt sexueller Brutalität, ist bis heute kaum angegangen worden. Selbst die einfachsten Daten über den Anteil der Wiederholungstäter etwa muss man lange suchen, und Forschung, die sich der Evaluation, geschweige denn der Verbesserung von Therapiekonzepten widmet, gibt es so gut wie gar nicht. Dass aus berufsnotwendigem Einfühlungsvermögen nebst Abstoßung auch Mitleid resultieren könnte, schreckt nur unter Bedingungen, unter denen die Perversen nicht verstanden, sondern gequält werden sollen. Um dieser Lust willen verzichten die anderen, die Normalen, auf alles, was ihnen schon aus Eigeninteresse, Hilfe und Empathie für die Delinquenten angelegen lassen sein könnte. sei es ganz unmittelbar die Senkung der Rückfallquoten, was in Holland dank eines engagierten therapeutischen Programms bei Sexualstraftätern bis auf unter 5% gelang, sei es weitergehend die Chance, die eigenen Züge endlich zu entspannen, vom Hässlichen zum Menschlichen. In einer Gesellschaft, die das Wort vom grauen Alltag prägte, hat kaum jemand die Gelegenheit, sich von der besten Seite zu präsentieren, zu strahlen und zu glänzen. Tagsüber wird vom Körper verlangt, sich zu panzern und abends sich zu klein zu machen, um vom Wärmestrom der heimatlichen oder vereinsmeierischen Geselligkeit ganz erfasst zu werden. Verhältnisse, die zum Überleben Unterwerfung verlangen, für die niemand einen tieferen Sinn anzugeben wüsste, erlauben keine attraktiven, verführerischen Menschen, sondern schlagen sie mit kindlicher Ohnmacht wie greisenhafte Abgeklärtheit. Wo Schönheit von der Stange vorherrscht, wo Liebe vor allem als Rückversicherung gegen emotionale Verwahrlosung und die Angst vor der leeren Wohnung gesucht wird, da ist von der Sexualität wenig zu erwarten. Und als gelungen gilt der Akt, wenn er zum Workout gegen überschüssige Kalorien beiträgt. So bleiben Wünsche offen. Einerseits bedrohen daher die überschüssigen Begierden als unnütz und fürs Arrangement mit der Umwelt gefährliche. Beruhigend ist es dann, dass der Trieb von außen kommt und also auch draußen bleiben kann, aus den Büschen direkt hinter Gitter. Oder wieder zurück in den Busch, nicht den dunklen im Park, sondern den weit weg in Afrika. Mit kaum einer Behauptung erntete der Pogrom-Mob von Hoyerswerda derart viel spontane Zustimmung, wie mit der Bekräftigung der Volksweisheit, dass der Vergewaltiger nun einmal an der schwarzen Hautfarbe zu erkennen sei. Fremde Länder, fremde Triebe. Süße kleine Mädchen müssen stellvertretend jene Unschuld verkörpern, als die sich die Landsleute wähnen. Innerlich rein von aller Anfechtung, aber umstellt von bedrohlichen Lüsten. Kommen sie in den Wunschbildern zum Ausbruch, können sie nur gewaltsam eingedrungen, per Penetration eingepflanzt worden sein. Früher kannte man noch Straßengören und Lausebengel, um die kindliche Lust zu begreifen. Die aber mussten verschwinden, um die Identifikation nicht zu gefährden. Heute lernen Kindergärtner, dass unmäßige Neugier an sexuellen Vorgängen, gar sexualisiertes Verhalten, Symptome des Missbrauchs darstellen. Andererseits aber entsteht eine dumpfe Sehnsucht nach dem Exzess, der beständig sich verkniffen wird, um verkorkst und böse wieder aufzuerstehen. Im Kinderschänder und Sexualverbrecher, der nicht umsonst Triebtäter, gar Lustmörder genannt wird. Geneidet wird ihnen, dass sie in den Augen der Unbefriedigten es sich leisten, die Fesseln der Zivilisation abzustreifen für den ultimativen Kick, den Akt, den als letztes Tabu kein Fernsehprogramm sich anzueignen wagte. Dafür sollen sie büßen. Und keine Befriedigung der eigenen sadistischen Lust am Quälen, die in allen Fantasien, was mit den Schurken anzustellen sei, unschwer zu erkennen ist, langt hin, die Wut der Verkniffenen zu lindern. Je mehr sie sich regt, desto schlechter steht es offensichtlich um den allgemeinen sexuellen Genuss. Und umso weniger darf der Mob wissen, dass die Verhassten, die vermeintlich aus der Reihe tanzen, ihm in ganz anderer Hinsicht ähneln, als er ahnt. Dass diese zum geheimen Wunschbild vom Superstecher am allerwenigsten taugt, der lüstern sich nimmt, was er will und dem keine Frau zu widerstehen vermöchte. Übrigens ein interessiertes Missverständnis, das ärgerlicherweise auch der Feminismus nährt. Genau der Versuch, die sublime Macht des Charmes durch die zuverlässigere Gewalt der Faust zu ersetzen, bringt das Gegenteil eines Cary Grant hervor. Sexualverbrecher sind in der Regel jämmerliche Gestalten, die an den unerfüllbaren Anforderungen eines ganzen Kerls gemessen besonders eklatant versagen, die weder sich noch andere durch Tatkraft und Weitblick zu beherrschen vermöchten und daher zur Vernichtung schreiten. Niemand dürfte weiter von sexueller Erfüllung entfernt sein als der, der vergewaltigt und mordet, weil das, woran die anderen ihn erinnern könnten, Kinder an Zartheit, Frauen ans fremde Schöne, nicht verheißungsvoll lockt, sondern nur, wenn es vertilgt wird, Entspannung von der namenlosen Angst verspricht. Kaum denkbar aber, dass die Normalen, würden sie diese Schicksale anders als durch die Brille des Verfolgers zur Kenntnis nehmen, nicht dann und wann erschauderten, weil sie sich im Begehren derer, die sie doch hassen wollen, wiedererkennen müssten. Gelänge es aber, solche Momente der erschreckenden Nähe nicht in erneute Wut auf die Perversen zu wenden, sondern als eine auf das eigene Schicksal anzuerkennen, wäre ein Zustand denkbar, der anders ist. Anders für die Täter, die vielleicht zum eigenen wie fremden Wohle nicht für alle Zukunft, nicht unabweislich festgelegt sein würden auf die Identität des Gemeingefährlichen, und anders für die Massen, die nicht sinnlos im Hass sich zu verhärten bräuchten, um sich vor der Introspektion zu schützen, sondern befreit von der Anstrengung des Bösen, die eine entscheidende Frage stellen könnten. Was für eine Gesellschaft derartige Leidenschaften hervorbringt, dass ihre Mitglieder sie am reinsten im Bild des getriebenen Mörders repräsentiert finden. Zwei Stunden Sachzwang FM sind zu Ende gegangen. Heute Neues von der verfolgenden Unschuld. Gender Trouble, der Perverse und der Volkszorn. Wo das gesunde Volksempfinden sich hier und heute nicht mehr an Schwulen und an Juden, an Negern und an Kanaken aufrichten kann, hat das Klischee des Kinderschänders nach wie vor Konjunktur. Dem zugrunde liegenden psychischen Projektionsmechanismus und seinen objektiven gesellschaftlichen Bedingungen sind wir heute nachgegangen. Wir haben 5 Beiträge gehört. Als erstes einen von Magnus Klaue. Kleine, große Männer. Zum zweiten ein Beitrag von Jörn Schulz. Der Frühling der Patriarchen. Als drittes einen recht kurzen Kommentar von Markus Strölein. Strafe muss sein. Dann einen recht langen Beitrag, ebenfalls von Magnus Klaue von 2013. Spuck den Schnuller aus. Von der kindlichen Sexualität zum infantilen Geschlechtscharakter. Und zuletzt einen Beitrag von 2007 von Le Madeleine. Und zwar Gender Trouble zur aktuellen Verschärfung des Sexualstrafrechts und dem nicht bloß aktuellen Hass auf die Perversen. Wie auch immer, Dr. Indoktrinator am Mikrofon verabschiedet sich als automatischer Sprechautomat und freut sich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn der ideologische Staubsauger Sachzwang FM wieder saugt. Auf Wiederhören.